Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Zum 10. Male ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht. Wir beginnen für die Soldaten. Werner Hof, Karl Ruth, Peter Reul, Erwin Achtstädter, Willi Bartelt, Hans Wiegauer. Die Fahrschüler und Fahrlehrer der 1. Ersatzkompanie, eine Strafgeldspende für schlechtes Fahren von 30 Mark. Die Soldaten aus dem Bunker Schnucki. Eine Flugabwehrgruppe um Berlin für ihren Kommandeur. Das Waffenpersonal des ersten Zuges einer Jagdstaffel im Bunker zum streitbaren Uhu. Und die Volksdeutschen aus den Dörfern Kempa-Zawadowska, Latoskova, Oborska und Palinitska im Landkreis Warschau mit einer Spende von 5.720 Zloty. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wunsch mit des großen Kurfürsten Reitermarsch.